Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Und das ist von mir Skinny. Ich werde Ihnen folgende Szene erzählen. Melina Mercouri lebte damals in Saint-Germain in Paris. Als ich sie eines Tages besuchte, öffnete sie mir im Morgenmantel. Sie war müde und ungekämmt. Sie fühle sich elend, sagte sie. Ihr Magen schmerze, sie habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin in die Küche gegangen, um einen Kaffee zu machen. Und als ich ins Wohnzimmer zurückkomme, sehe ich Melina frisiert, geschminkt, in einem beeindruckenden Kaftan auf dem Sofa ausgestreckt. Und zu ihren Füßen kniete ein schöner Mann mit imposantem Bart. Er sei ein Revolutionär aus Brasilien, sagte man mir. Um ihn zu empfangen, hatte sich Melina innerhalb von Minuten verwandelt. Bild 1. Eine sepia-gefärbte Fotografie. Sie zeigt ein zweijähriges Mädchen im Rüschenkleid und mit Gänseblümchen im Haar. Ihr Großvater, ein stattlicher Mann im Dreiteiler, trägt sie auf dem Arm, beziehungsweise er stützt sie auf seinem mächtigen Bauch ab. Sie selbst blickt äußerst ärgerlich drein, als habe man ihr irgendetwas nicht recht gemacht. Maria Amalia Mercouri, von allen nur Melina genannt, geboren am 18. Oktober 1920 in Athen. Melinas Vater war Parlamentarier, ihr Großvater insgesamt fast 20 Jahre lang Bürgermeister von Athen und ein einflussreicher Mann. Diese Jahre haben Melina Mercouri geprägt, erzählt ihre Freundin, die Schriftstellerin Alki Zey. Sie hat schon ihre Kindheit als eine kleine Diva verlebt. Ihr Großvater hat sie vergöttert. Melina erzählte zum Beispiel, dass während ihrer Abiturprüfung seine Leibwächter mit gezückter Pistole vor dem Fenster der Schulklasse auf- und abmarschierten, damit der Lehrer es nur nicht wage, sie durchfallen zu lassen. Ein Leben wie ein Roman oder wie ein Roman in Szene gesetzt? Oh nein, so war ihr Leben tatsächlich. Melina lebte in einem Politikerhaushalt. Menschen gingen dort ein und aus. Es war immer etwas los. Und das alles war ganz selbstverständlich für sie. Berichtet die Schriftstellerin Alki Zey. Der trotzige Blick auf der Fotografie kommt nicht von ungefähr. Melina weiß, was sie will. Als Zweijährige und als Heranwachsende erst recht. Die Mercouri ist keine 14 Jahre alt, als sie sich in einen Theaterstar verliebt. Jeden Abend geht sie in seine Vorstellung, sitzt immer in der ersten Reihe, stellt ihm nach. Da weiß Melina Mercouri schon längst, dass sie auch selbst Schauspielerin werden möchte. Mit besonderem Eifer studierte ich das Hervorbringen von Tränen. In dieser Kunst brachte ich es bald zu einer recht beachtlichen Fertigkeit. Ich versuchte es mit dieser Taktik der Tränenerzeugung auch meiner Mutter und Leonidas gegenüber. In der Hoffnung, sie so zu erweichen, dass sie mir erlaubten, Schauspielerin zu werden. Umsonst. Die falschen Tränen wurden zu echten, aber die beiden blieben gänzlich ungerührt. Kein Theater, nichts dergleichen. Am Ende setzt sie ihren Willen durch. Mit 15 Jahren besteht Melina Mercouri die Aufnahmeprüfung am Griechischen Nationaltheater. Mit 16 heiratet sie. Heimlich und nicht irgendwen, sondern einen der bestsituierten Männer Griechenlands. Ihren ersten Auftritt hat sie 1944, nur wenige Wochen, nachdem die deutschen Truppen aus Athen abgezogen sind. Und sie erntet verheerende Kritiken. Das Publikum war gegen mich. Eine Welle von Hass flutete über die Rampe zu mir herauf. Ich war befangen, ich spielte schlecht. Dabei spürte ich sehr wohl, dass die Antipathie nicht der Schauspielerin galt, sondern mir persönlich. Ich sah zu gesund aus, zu wohlgenährt. Ich war das Mädchen, das während des Krieges ein schönes Leben geführt hatte. Melina Mercouris erste Ehe ist eine unkonventionelle Beziehung. Bald gehen sie und ihr Mann getrennte Wege. Melina Mercouri hat eine ganze Reihe von Geliebten. Im Theater arbeitet sie mit den größten Regisseuren ihrer Zeit. Und sie spielt bald die Hauptrollen. Ella oin, gietis ta matises. Fovase. Ella lipon. Πρέπει να έχεις όλο το θάρρος. Να φανείς γενναίος. Αυτή είναι η σωστή δοκιμασία. Πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Bild 2 zeigt eine strahlende Frau, die sich nach rechts der Kamera zuwendet. Sie trägt ein Abendkleid und einen bodenlangen seidenen Umhang, dazu weiße Handschuhe. Das Haar hat sie zum Empfang elegant hochgesteckt. Und wie sie die Treppe hinaufgeht, verteilt sie ihre Aufmerksamkeit an die Umstehenden wie eine Königin. 1955 steht Melina Mercouri zum ersten Mal vor der Kamera. Der Dichter Jacobos Campanellis hat ihr die Rolle der Stella auf den Leib geschrieben, weil ihn Melina Mercouris emanzipierte Art beeindruckte. Stella entzieht sich dem bürgerlichen Ideal, weigert sich, ihren Geliebten zu heiraten und wird dafür von ihm umgebracht. Melina Mercouri spielt und singt die Stella und verpasst bei den Filmfestspielen von Cannes 1956 nur knapp den Preis für die beste Darstellerin. Dafür lernt sie dort ihren zukünftigen Mann und Partner fürs Leben kennen, Jules Dassin. Während Melina Mercouri am Anfang ihrer internationalen Karriere steht, ist Jules Dassin zu diesem Zeitpunkt bereits ein Weltstar. Dassin lässt sich mit Melina Mercouri in Griechenland nieder. Die erste gemeinsame Arbeit der beiden ist die Verfilmung des Romans »Griechische Passion« von Nikos Kazantzakis. Melina Mercouris internationaler Durchbruch kommt im Jahr 1960 mit dem Film »Sonntags nie«, Drehbuch und Regie Jules Dassin. Mercouri spielt die Ilia, ein Freudenmädchen aus Piräus. »Sonntags nie« ist ein intelligentes Feel-Good-Movie, das Melina Mercouri weltberühmt, Griechenland zum Sehnsuchtsort und die Musik von Manos Hatzidakis zum internationalen Schlager macht. Diesmal erhält Melina Mercouri in Cannes den Preis als beste weibliche Hauptdarstellerin. Es folgen Dutzende weiterer Filme mit Anthony Perkins, Maximilian Schell, Peter Ustinov, Jeanne Moreau, Romy Schneider und vielen mehr. Melina Mercouri nimmt auch Chansons auf. Sie ist endlich das, wozu sie sich seit jeher berufen glaubte. Ein gefeierter Star. Ihr ganzes Wesen war theatralisch. Eine meiner letzten Begegnungen mit Melina Mercouri und Jules Dassin war im Theater, eine Premiere. Als wir noch im Foyer warteten, nahm ich Melina zur Seite und flüsterte mir ins Ohr, bitte besorg mir eine Zigarette und geh dann kurz mit Jules weg, denn er sieht es nicht gerne, dass ich rauche. Kurz darauf nahm ich Jules zur Seite und sagte, beschäftige Melina bitte einen Augenblick, damit ich einen Whisky trinken kann, denn sie mag das nicht. Bild 3, auf dem Melina Mercouri ein rotes Kleid mit breitem Gürtel trägt. Unverkennbar 70er Jahre. Sie steht vor einem Mikrofon und hat den einen Arm hoch erhoben. Um sie herum eine Menschenmenge mit Transparenten. Demokratie für Griechenland steht darauf. Als sich am 21. April 1967 das Militär in Griechenland an die Macht putscht, hält das Leben eine neue Rolle für Melina Mercouri bereit. Die Schauspielerin steht zu diesem Zeitpunkt am Broadway auf der Bühne, in der Musical-Fassung von Sonntags nie. Es wurde mir zur Qual, jetzt noch weiter Ilya Darling zu spielen. Da trat ich in einem Stück auf, das ein freies, heiteres Griechenland zeigte. Ich musste singen und tanzen, um die Freuden des griechischen Lebens darzustellen, während in Griechenland Kriegsgerichte und Folter herrschten. Wir verbrachten schlaflose Nächte. Ich müsse reden, sagte ich zu Jules. Ich musste sie anklagen. Was sie damals getan hat in Amerika, war sehr mutig. Sie ist vor das Publikum getreten und hat gesagt, Griechenland ist heute nicht mehr das, was ihr hier auf der Bühne seht. Heute regiert in Griechenland das Militär. Dabei gab es noch gar keine Widerstandsorganisationen. Und wir wussten weder, was diese Junta ist, noch wer hinter den Generälen steht. Es dauert nicht lang und Melina Mercouri erhält die ersten Morddrohungen. Die Stadt New York sieht sich gezwungen, die Broadway-Schauspielerin unter Polizeischutz zu stellen. Melina Mercouri startet eine europaweite Kampagne. Sie singt und spricht und kämpft für die Wiederherstellung der Demokratie in ihrer Heimat. Nach dem Ende ihres Broadway-Engagements ziehen Melina Mercouri und Jules Dassin nach Paris, denn die Militärjunta verwehrt ihr die Einreise nach Griechenland. Melina Mercouri wird im Ausland zur Ikone des griechischen Widerstands gegen die Junta. Mikis Theodorakis gelingt es, ein Tonband mit neuen Kompositionen aus Griechenland herauszuschmuggeln und es Melina Mercouri zukommen zu lassen. I have the last song of Mikis Theodorakis when he was hiding in Greece before he was arrested. 2 days before. Ich habe das letzte Lied, das Mikis Theodorakis im Untergrund komponiert hat, bevor er festgenommen wurde. Er hat kein Klavier. Das Geräusch, das Sie hören, sind seine Finger, die den Takt schlagen. Das ist die Stimme von Theodorakis. Ich möchte meine Stimme mit der seinen vereinen. Ελευθερία η θάνατος, το άβαρο μας γράφει. Freedom or death, for democracy. Freiheit oder Tod, für die Demokratie. Am 7. März 1969 wird in Genua ein Mordanschlag auf Melina Mercouri versucht. Ein Bühnenarbeiter und ehemaliger Partisan erkennt die Bombe unter dem Podium. Als sich das Publikum erschrocken zerstreut, soll sich Melina Mercouri beklagt haben, dass sie doch ihre Rede noch gar nicht gehalten habe. Je suis grec et je veux rester grec. C'est des gens qui sont hors la loi. Ich bin Griechin und ich bleibe Griechin. Diese Menschen sind Kriminelle. Yannis Ritsos, Griechentum. Mit so viel Blättern winkt dir die Sonne guten Tag zu. Von so viel Fahnen flammt der Himmel auf. Und diese hinter Gittern und jene in der Erde. Schweig, jeden Augenblick werden die Glocken läuten. Diese Erde ist die ihre und die unsere. Unter der Erde in den gefalteten Händen halten sie das Glockenseil. Sie warten auf die Stunde, schlafen nicht. Sterben nicht, sie warten, die Auferstehung zu verkünden. Diese Erde ist die ihre und die unsere. Keiner kann sie uns nehmen. Freiheit und Demokratie, diese Worte haben tausende Menschen skandiert, als sie gestern Abend Melina Mercouri am Flughafen von Athen in Empfang genommen haben. Melina für Radio France. Was für ein Gefühl ist es, in die Heimat zurückzukehren? Melina pour la radio française. Quel est-ce que ça fait de revenir au pays? Je suis heureuse pour le peuple grec. Sie sehen es doch. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich für die Menschen in Griechenland. Lasst sie mich sehen. Ich möchte sie sehen. Bild 4. Melina Mercouri im Trenchcoat. Darunter ein Pullover mit großem Schalkragen. Es ist kalt. Im Hintergrund der Parthenon. In der Hand hält Melina Mercouri einen Blumenstrauß. Mit erhobener Hand grüßt sie Menschen, die sich hinter der Kamera befinden. Es ist sehr lange mit Melina Mercouri, Stavro. Du hast dich lange mit Melina beschäftigt, als du eine Dokumentation über sie gedreht hast. Ich werde dir eine etwas gewagte Frage stellen. Hast du dich in sie verliebt? Ein Ausschnitt aus einer Sendung der griechischen Radioanstalt ERT. Melina Mercouri, das trotzige Mädchen mit dem Gänseblümchenkranz im Haar, die Jugendliche mit dem immer schmollenden Gesichtsausdruck, ist bereits zu Lebzeiten ein Mythos. Die Schriftstellerin Alkizei erinnert sich. Melinas Wesen lässt sich nicht in Worte fassen. Sie war so vieles in einer Person. Sie war die Diva. Sie war die Frau von nebenan. Sie war die Revolutionärin und die Großbürgerliche. Sie war leidenschaftlich und sie fand immer die Wellenlänge ihres Gegenüber. Egal, ob das François Mitterrand war oder ein einfacher Arbeiter, es war eine seltene Gabe, die sie hatte. Es ist mir unvergessen, wie sie später als Kulturministerin ihre Besuche empfangen hat. Barfuß, denn die Schuhe haben sie immer gestört und mit ihren langen Beinen im Schneidersitz auf dem Sofa. Welche andere Politiker hätte sich das leisten können? Gemeinsam mit Melina Mercouri ist auch Sozialistenführer Andreas Papandreou aus dem Exil zurückgekehrt. Er setzt die populäre Widerstandskämpferin auf die Wahlliste der neu gegründeten PASOK-Partei. 1977 zieht sie ins Parlament ein, 1981 wird Melina Mercouri Kulturministerin. Sie wird das Amt 9 Jahre lang bekleiden, so lange wie niemand vor oder nach ihr. Die Melina war in einem Ξενοδοχείο in Paris. Es war vor der großen Weltkulturkonferenz der UNESCO in Mexiko. Melina hat zu einer Freundin, die eine hohe Position in der UNESCO innehatte, gesagt, Clara, erschrick nicht. In Mexiko wird eine Bombe platzen. We have begun with the support of UNESCO. Wir haben mit Unterstützung der UNESCO eine Kampagne begonnen, um den Akropolis-Schmuck nach Griechenland zurückzuholen. Die Akropolis ist ein einzigartiges symbolisches Denkmal der westlichen Zivilisation. Seine Teile müssen wieder dem Land zurückgegeben werden, in dem es geschaffen wurde. Eine ihrer ersten politischen Handlungen als Kulturministerin ist es, den Skulpturenschmuck zurückzufordern, den Lord Elgin um 1800 von der Akropolis entfernt und nach Großbritannien verschifft hatte. I feel that they are, forgive me the word, in exile. Ich habe das Gefühl, dass der Parthenon-Schmuck hier, verzeihen Sie den Ausdruck, im Exil ist. In einem schönen Exil. Aber nichtsdestotrotz, im Exil. Später ruft Melina Mercouri die Institution der europäischen Kulturhauptstadt ins Leben. Sie erklärt die Ägäis zum Kulturraum, unterstützt die Theaterszene nicht nur in Athen, sondern auch in der kulturell vernachlässigten griechischen Provinz und setzt sich für die Errichtung eines neuen Akropolis-Museums ein, als würdige Heimstätte für den Parthenon-Schmuck. Für dessen Restituierung setzen sich mittlerweile Komitees in aller Welt ein. 2009 wurde das neue Akropolis-Museum nach langer Verzögerung eingeweiht. Es liegt an einer prächtigen Fußgängerpromenade, die rund um den Burgfelsen der Akropolis führt und die umliegenden archäologischen Stätten miteinander vereint. Auch das eine Idee von Melina Mercouri, realisiert 2004 vor den Olympischen Spielen von Athen. Doch vor allem gewinnt Melina Mercouri als Kulturministerin Freunde für Griechenland, unter ihnen Hans-Dietrich Genscher oder Jacques Lang, der ehemalige französische Kulturminister. Er bezeichnete Melina Mercouri als die Personifizierung Griechenlands. Wenn man ins Ausland ging, fragten alle nur nach Melina. Ich erinnere mich an einen Staatsbesuch einer griechischen Regierungsdelegation in Ungarn. Als wir im Hotel ankamen, warteten schon Fotografen, Journalisten und Kamerateams. Und sie interessierten sich einzig und allein für Melina. Ende der 80er Jahre erkrankt Melina Mercouri an Lungenkrebs. Am 6. März 1994 stirbt sie nach einer Operation in New York. Ihr Leichnam wird nach Griechenland überführt. Es war unfassbar. Die Schlange war kilometerlang. Die Menschen standen die ganze Nacht über im Regen an, um Melina aufgebahrt zu sehen. So viele Menschen, einfache Bürger, die weinten. Melina war ein ganz besonderer Mensch. Stars gibt es viele, aber jemand, der die Menschen so für sich gewinnen konnte, das war einzigartig. Mit dem ihr eigenen Sinn für Dramatik hatte Melina Mercouri gesagt, sie werde aus dem Grab steigen, sollte der Parthenon-Schmuck an Griechenland restituiert werden. Melina wäre dazu imstande, sagt ihre Freundin Alkisei. Ich sehe sie oft im Traum. Und in meinen Träumen ist sie nie krank. Immer geht es ihr gut. Immer sind wir irgendwohin unterwegs. Es gibt so viel zu erzählen über Melina. Nachher werde ich mir denken, ach, was habe ich nicht alles vergessen zu sagen?